1. Dies ist nun das Drit Mal, das ich zu you komme, jede rechtliche Angelegenheit muss durch die Aussage von zwei oder drei Zügen bestätigt werden. 2. Ich habe es bereits früher angekündigt und wiederhole es nun aus der Fern, wenn ich erneut eintreff, wird ich gegenüber denjenigen, die zuvor gesündigt haben, kein Nachsicht wollten lassen. 3. Der einen Beweis dafür verlangt, dass Christus tatsächlich durch mich spricht, sollte wissen, dass you gegenüber nicht schwach, sondern kraftvoll ist. 4. Obwohl aufgrund menschlicher Schwachheit gekreuzigt wird, lebten nun durch die Kraft Gottes, ebenso sind wir in ihm schwach, werden aber durch Gottes Macht mit ihm verjüg leben. 5. Prüftjuk selbst sorgfältig, aber tatsächlich im Glauben steht, oder erkennt nicht, dass Jesus Christus in you gegenwärtig ist, sofern die Prüfung besteht? 6. Ich hoffe jedoch, dass auch kennen werdet, dass wir die Prüfung bestanden haben und unsere apostolische Berufung echt ist. 7. Wir bieten zu Gott, dass nichts unrechts tut, nicht damit wir als bewahrt das dehen, sondern damit das gut tut, selbst wenn wir dabei bei Versager erscheinen sollten. 8. Denn es ist uns unmöglich, gegen die Wahrheit zu handeln, viel mehr können wir uns nur für die Vertidigung der Wahrheit einsetzen. 9. Wir freuen uns, wenn wir schwach erscheinen, aber geistlich stark seid, unser Gebet gilt vor allem ihr Wohlstandigen Wiederherstellung und Reife. 10. Aus diesem Grundschreib ich dies wird in meiner Abwesenheit, damit ich bei meiner Ankunft nicht streng von der Vollmacht gebrauch machen muss, die der Herr mir zum Aufbauen nicht zur Zerstörung verliehen hat. 11. Schließlich, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch korrigieren und ermutigen, seid einschins und haltet Frieden, dann wird der Gott der Lieben des Friedens mit euch sein. 12. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss, all heiligen Heil lassen euch herzlich grüßen. 13. Deine des Herrn Jesus Christus, die Lieb Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen.